In den Augen der anderen gehörst du nicht nie. Denn wir zwei sind zusammen, ohne Ring und Papier. In den Augen der anderen darf das nicht sein. Aber wir beide, wir sehen das nicht ein. Judy, oh Judy, die Leute reden so viel. Wir lassen jeden denken und reden, was er nur will. Judy, wir wissen, wieso man steht. Was geschieht auf der Welt? So viele gehen nach kurzer Zeit wieder auseinander. Sie haben Küsse bei heißer Musik mit Liebe verwechselt. Wir wollen das nicht tun. Wir wollen sicher sein. In den Augen der anderen gehörst du nicht mir. Doch ich weiß schon heute, ich bleib immer bei dir. Judy, oh Judy, I love you. Ich will nur dich. Du bist die eine und es gibt keine andere für mich. Judy, wir wissen, wie's um uns steht. Ganz egal, was geschieht auf der Welt, weil die Liebe nur zählt.